Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein, bei einer Frau Wirtin, da kehrten sie ein. Bei einer Frau Wirtin, da kehrten sie ein. Frau Wirtin, hat sie gut Bier und Wein? Wo hat sie ihr schönes Töchterlein? Wo hat sie ihr schönes Töchterlein? Mein Bier und Wein ist frisch und klar, mein Töchterlein liegt auf der Totenbar. Mein Töchterlein liegt auf der Totenbar. Und als sie traten zur Kammer hinein, da lag sie in einem schwarzen Schrein, da lag sie in einem schwarzen Schrein. Der Erste, der schlug den Schleier zurück und schaute sie an mit traurigem Blick, und schaute sie an mit traurigem Blick. Ach, liebtest du noch, du schöne Maid, ich würde dich lieben von dieser Zeit. Ich würde dich lieben von dieser Zeit. Der Zweite, der deckte den Schleier zu und kehrte sich ab und weinte dazu. Und kehrte sich ab und weinte dazu. Ach, dass du liegst auf der Totenbar, ich hab dich geliebet so manches Jahr. Ich hab dich geliebet so manches Jahr. Der Dritte hob ihn wieder sogleich und küsste sie auf den Mund so bleich, und küsste sie auf den Mund so bleich. Dich lieb dich immer, dich lieb dich noch heut, und werde dich lieben in Ewigkeit, und werde dich lieben